Am 23. Juni fand im Kulturpalast des Volkes in Pyongyang ein zentrales Symposium dafür statt, sich die Idee und Linie, vorgelegt vom verehrten Genossen Kim Jong-un auf dem 7. Parteitag der Partei der Arbeit Koreas, zutiefst anzueignen und sie konsequent durchzusetzen. Daran nahmen teil Kim Gi-nam und weitere leitende Funktionäre der Partei und des Kabinetts sowie Mitarbeiter der Partei, Machtorgane, Massenorganisationen der Bereiche Wissenschaft, Bildung, Literatur und Kunst, Massenmedien, revolutionäre Gedenkstätte und der Organe für die Ausbildung der Parteifunktionäre auf zentraler Ebene und in der Stadt Pyongyang. Die Redner betonten, der historische Bericht des verehrten Genossen Kim Jong-un sei ein großes Programm, das die wissenschaftlichen revolutionären Linien für den glänzenden Sieg der koreanischen revolutionären Sache der Songun-Revolution allseitig erklärt habe. Alle Funktionäre, Parteimitglieder und Werktätigen sollten getreu der Idee und Linie, die vom verehrten Marschall Kim Jong-un im Bericht auf dem 7. Parteitag der PDAK dargelegt worden seien, im feierlichen Generalmarsch für die Einleitung der Blütezeit beim Aufbau des mächtigen sozialistischen Staates ehrenvolle Sieger werden.